ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 2. Juli 1775 bis 1778. Mon cher ami Voltaire, ich schreibe Ihnen diesen Brief mit eigener Hand, clandestin und in großer Eile. Geriete er in falsche Hände, möchte das sehr unangenehme Folgen für mich haben. In Ferney haben Sie mich gefragt, wie es um Frankreich stehe. Die Antwort lautet: schlecht, sehr schlecht. Der verstorbene König hat seinem Nachfolger eine Staatsverschuldung in astronomischer Höhe hinterlassen. Unser 20-jähriger junger König, der sich Louis XVI nennt, ist ein fülliger, frommer Junge, gewissenhaft und phlegmatisch, den Freuden der Jagd und der Tafel zugetan. Man sagt, es sei ihm aufgrund einer schmerzhaft engen Vorhaut nicht möglich, sich der Fleischeslust hinzugeben. Die ein Jahr jüngere Königin, die österreichische Prinzessin Marie Antoinette, ist ein egoistisches Mädchen, willensstark und ungebildet. Sie ist blond, von frischem Teint und hübsch. Doch schon jetzt beginnen die habsburgische Unterlippe und der habsburgische Hochmut, die vorteilhafte Wirkung von Seide, Diamanten und Unwissenheit zu konterkarieren. Die Königin liebt Natürlichkeit, so sagt sie, bei ihren Kleidern, ungefähr 150 pro Jahr, und bei der Etikette. Was sie noch mehr liebt, sind Diamanten. Ihre Beziehungen zu dem Pariser Juweliergeschäft Bemer et Bassange erregen weithin Anstoß und schädigen ihren Ruf. In Pamphleten, die in der ganzen Stadt kursieren, wird sie wechselnde Verhältnisse mit ihren Höflingen und lesbische Handlungen mit ihren weiblichen Günstlingen bezichtigt. Wie Sie wissen, hat mich der König am 24. August letzten Jahres zum Generalkontrolleur der Finanzen ernannt. Meine erste Amtshandlung bestand darin, dem König meine Handlungsprinzipien vorzulegen. Kein Bankrott, keine Steuererhöhung, keine Verschuldung. Ich betonte, dass es sich angesichts der verzweifelten finanziellen Lage unbedingt notwendig sei, in allen Bereichen strenge Sparsamkeit durchzusetzen. Ich ging so weit, eine Kürzung der Ausgaben in Versailles zu fordern. Der Hof war schockiert. Malesherbes riet mir, vorsichtiger vorzugehen. Ich mache mir sonst zu viele Feinde. Aber wie kann man darauf Rücksicht nehmen, wenn die Menschen im Land enormen Mangel leiden? Nach jeder Missernte steigen die Brotpreise unerbittlich. Im Mai plünderte der Mob in Paris die Bäckereien am linken Ufer der Seine. Zwei Plünderer, der eine ein 16-Jähriger, wurden auf der Place de Grève erhängt, um ein Exempel zu statuieren. Trotzdem kam es in vielen Marktflecken zu Aufruhr und offener Rebellion. Mit Unterstützung des Königs gelang es mir, die als Mehlkrieg bekannt gewordenen Aufstände niederzuschlagen. Doch sobald die Brotpreise steigen, ist im Volk wieder vom Hungerpakt die Rede. Es tut mir leid, lieber Freund, Ihnen keine erfreulicheren Nachrichten übermitteln zu können. Ihr sehr ergebener Anne-Robert Jacques Turgot, Generalkontrolleur der Finanzen. Versailles, Juli 1775. Paris im Collège Louis le Grand. Gemäß der von Louis le Grand initiierten Tradition, dem unser Collège seinen Namen verdankt, wird unser junger König Louis XVI mit seiner Gemahlin Marie Antoinette unserem Institut einen Besuch abstatten. Wir werden den König mit seinem Gefolge am Haupttor empfangen, wo sie der Kutsche entsteigen und der Ergebenheitsadresse lauschen werden, die der fleißigste und verdienstvollste Schüler des Collège verlesen wird. Und dieser Schüler wird der in diesem Jahr als bester ausgezeichnete Maximilien de Robespierre sein. Als der große Tag kommt, ist das Wetter schlecht. Anderthalb Stunden, bevor mit der Ankunft der Gäste gerechnet werden kann, versammeln sich Schüler und Lehrerschaft am Tor zur Rue Saint-Jacques. Ein Trupp berittener Polizisten erscheint, drängt sie zurück und ordnet die Schar ziemlich unsanft neu. Wenn jemand auch nur einen Moment lang ausschert, wird er von den Polizisten mit gezogener Waffe zurückgetrieben. Sie kommen! Maximilien! Endlich! Der König winkt und murmelt einem livrierten Mann etwas zu, der es mit einem Grinsen weitergibt. Sie steigen nicht aus, Maximilien. Tritt vor und fang an. Preti attentione et amore sempitermo qui majestate tua scole nostre obvenit que beneficio facultatis ferendi nomen coagi tui fruitur nos docentes discentesque tibi majestati sacramentum dicimus. Man sieht die Königin Pax, frösteln. Opera honor libertas maxima omnis nationis bona et omnibus gentibus fundamenta pacis concordiaeque sunt. Später unterdrückt sie ein Gähnen. Sincera fide tue majestati et paci quae ubicumque terrarum sit servire. Der König wendet sich ihr aufmerksam zu und gibt dem livrierten Mann ein Zeichen mit der Hand. Agere cupientes ut hac ora ius jurandum sempiterne erga te fidei ioremus sumus inducti. He felicissima atque preclarissima ut tarisii nostra hac in obe sita scola podierno die. Sie fahren weg. Tuam, sie fahren einfach weg. Ein Trimester lang haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet. Ihre Majestät war müde. Man hätte genauso gut in Japanisch mit ihr reden können. Da hast du ausnahmsweise einmal recht, Kami. Der junge Stipendiat ist am Ende seiner Rede angelangt. Ohne den Anflug eines Lächelns entbietet er den längst entschwundenen Monarchen einen innigen, treu ergebenen Abschiedsgruß und äußert die Hoffnung, dass die Schule irgendwann einmal die Ehre haben werde. Eine Hand senkt sich tröstend auf seine Schulter. Mach dir nichts draus, Robespierre. Das hätte jedem passieren können. Und da endlich lächelt der junge Stipendiat. Das geschieht in Paris im Juli 1775. In Troyes, im Nordosten Frankreichs, 150 Kilometer von Paris entfernt, im Departement Aube, sitzt ein Mann neben der Kathedrale und zeichnet Porträts. Er ist ein Fremder, ein bisschen dandyhaft, mit Pariser Flair. Hast du Lust und Zeit, dich porträtieren zu lassen? Ja, ich möchte schon. Ein Gesicht hast du. So ein Narbengesicht habe ich noch nie gesehen. Bleib einfach ganz ruhig stehen, damit ich ein paar Kohlezeichnungen von dir machen kann. Du kriegst auch eine davon. Mach einfach dieses finstere, furchterregende Gesicht. Ja, genau so. Ich heiße Fabre. Fabre Déclontin. Warum Déclontin, willst du wissen? Im Literaturwettstreit 1771 wurde ich durch die Akademie von Toulouse mit einem Heckenrosenkranz geehrt. Gut, ein kleiner Goldbarren wäre mir natürlich lieber gewesen, aber was soll's? Meine Freunde haben mich bestürmt, ich solle zum Gedenken an dieses Ereignis meinen eigenen schlichten Namen um den Zusatz Déclontin ergänzen. Dreh den Kopf ein bisschen. Denkst du jetzt, wenn dieser Bursche für seine literarischen Leistungen gefeiert wird, warum steht er dann auf der Straße und zeichnet? Sie sind wahrscheinlich sehr vielseitig. Ein bisschen nach links. Vielseitig, sagst du. In der Tat bin ich Dramatiker, Regisseur, Porträtist, wie du merkst, und Landschaftsmaler. Zudem Komponist und Musiker, Dichter und Choreograf. Ich schreibe Essays zu sämtlichen Themen, die von allgemeinem Interesse sind. Und I speak various languages. Bis letzte Woche war ich außerdem Wanderschauspieler. Aber mir ist meine Truppe abhanden gekommen. Voilà. Nimm diese. Das ist die bessere. Wenn sie mal berühmt geworden sind, wird das vielleicht viel wert sein. Was ist mit den anderen Schauspielern passiert? Zwei unserer höchst gelobten Schauspieler modern wegen Trunkenheit und unziemlichem Verhalten in einem Dorfkerker vor sich hin. Wir haben uns aufgelöst. Vorübergehend. Aber du würdest nicht zufällig gern von zu Hause weglaufen und Schauspieler werden? Eher nicht. Meine Familie erwartet, dass ich Priester werde. Weißt du, wie die Bischöfe ausgesucht werden? Nach ihrer Ahnenreihe. Hast du eine Ahnenreihe vorzuweisen? Du bist doch ein Junge vom Land. Warum einen Beruf wählen, in dem man nicht ganz nach oben gelangt? Könnte ich das denn als Wanderschauspieler? Du könntest den Schurken spielen. Du würdest gut ankommen. Deine Stimme hat Potenzial. Lass sie von hier unten kommen. Atme von hier unten. Stell dir deinen Atem wie einen Fluss vor. Lass ihn einfach fließen. Alles steht und fällt mit dem Atem. Entspann dich. Ja, so, schau. Lass die Schultern hängen. Wenn du von hier unten atmest, kannst du stundenlang sprechen. Ich wüsste nicht, wozu ich das können sollte. Du denkst, Schauspieler sind wandelnder Dreck. Wie die Protestanten. Wie die Juden. Dann sag mir mal, mein Junge, was an deiner Position so großartig ist. Wir sind alle Würmer. Wir sind alle Dreck. Ist dir klar, dass du morgen für den Rest deines Lebens eingesperrt werden könntest, wenn der König seinen Namen unter ein paar Zeilen setzt, die er nicht einmal gelesen hat? Warum sollte er das tun? Ja, was bringt man euch denn heutzutage bei in der Schule? Jeder auch nur halbwegs bedeutende Mann, der dich nicht mag und dich aus dem Weg schaffen will, kann mit einem Dokument zum König gehen. Bitte hier unterschreiben, euer Blödheit. Und schon sitzt du in der Bastille. Zack, 15 Meter unter der Rue Saint-Antoine. In Gesellschaft von ein paar verblichenen Knochen, an die Wand gekettet. Verflucht nochmal, es ist wirklich harte Arbeit, euch Provinzler zu bilden. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach nach Paris gehe und dort mein Glück mache. Ich habe auch vor, so bald wie möglich nach Paris zu gehen. Vielleicht begegnen wir uns dort ja wieder. Aber ganz gewiss. Ich habe dein Gesicht ja jetzt in meinen Akten. Ich werde nach dir Ausschau halten. Ich heiße Jean-Jacques Danton. Auf Wiedersehen. Studiere die Rechte, Jean-Jacques. Die Rechte sind eine Waffe. Mon cher ami Voltaire. Ich schreibe Ihnen aus La Roche-Guyon, wo ich als Gast der Duchesse d'Anville Marie-Louise Elisabeth de la Rochefoucauld sehr angenehme und erholsame Tage in ihrem Schloss verbringe. Es ist gekommen, wie ich es erwartet hatte. Wir befinden uns in einer Katastrophe, die unser Land, dessen bin ich mir absolut sicher, in den finanziellen Ruin treiben wird, mit unüberschaubaren Folgen. Ich meine nicht die exzessive Aufrüstung unserer Marine, die unsere letzten finanziellen Reserven aufzehren wird, sondern etwas weitaus Schlimmeres, Gefährlicheres. In Amerika haben, wie Sie ja wissen, 13 Kolonien der englischen Krone den Krieg erklärt. Und unser junger König konnte der Versuchung nicht widerstehen, zur Unterstützung der Rebellen Gelder nach Amerika zu entsenden. Im Conseil du Roi schlug ich, um den drohenden Staatsbankrott zu vermeiden, eine radikale Maßnahme vor. Wie wäre es mit einer Eigentumssteuer, fragte ich. Von jedem Mann mit Vermögen zu zahlen, nicht nur vom dritten Stand, sondern auch vom Adel. Der König verfügte die Ablehnung nicht nur dieses, sondern all meiner Vorschläge. Überflüssig zu erwähnen, dass die Königin und ihr Kreis hinter dieser Entscheidung stehen. Angeblich tauchten die Königin kompromittierende Briefe auf, die ich geschrieben haben soll, was natürlich eine Lüge ist. Unser König findet nun einmal keinen Gefallen daran, sich gegen Druck zu behaupten, und forderte mich am 12. Mai auf, meinen Rücktritt einzureichen. Meiner Bitte, mich wenigstens anzuhören, wurde nicht entsprochen. Wenn der König nicht auf der Jagd ist, schließt er sich in seine Werkstatt ein und beschäftigt sich mit Metallarbeiten oder bastelt. Durch seine Weigerung, Entscheidungen zu treffen, hofft er, Fehler zu vermeiden. Er denkt, wenn er sich nicht einmischt, wird alles weiterlaufen wie immer. Malesherbes, der ebenfalls seinen Rücktritt einreichte, erzählte mir, dass Louis ihm geantwortet hätte: Sie haben es gut. Ich wünschte, ich könnte auch zurücktreten. Mon cher ami, Ich hoffe sehr, in den kommenden Wochen nach Paris zurückzukehren, um mich wieder meinen wissenschaftlichen und literarischen Studien zu widmen. In tiefer Zuneigung und den allerbesten Wünschen, Ihr Anne-Robert Jacques Turgot, Juni 1776. In Guise, im Haus von Maître de Moulin an der Place des Armes. Vielleicht kannst du wenigstens heute, an Camilles Geburtstag, einmal etwas freundlicher zu deinem Sohn Manchmal sein. Manchmal denke ich, dass ich ein verkommenes, kleines Scheusal ohne Gefühl und Verstand am Hals habe. Es war dein Wunsch, mein Lieber, dass Camille nach Paris kommt. Hätte ich gewusst, dass man ihn dort nur lehrt, ungepflegt herumzulaufen und die Tochter eines Ratsherrn zu verführen, eines Mannes, dem ich jeden Tag bei der Arbeit begegne, hätte ich mich dagegen entschieden. Und das Stottern ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Er ist so nervös, dass man beinahe seinen Herzschlag hören kann. Und dabei schafft er es immer, Menschen so zu erregen, ja zu verunsichern, dass in seiner Anwesenheit normale Unterhaltungen die seltsamsten Wendungen nehmen. Was ist bloß mit dem braven, hübschen Kind geschehen, das wir vor 9 Jahren nach Cateau-Cambrésis geschickt haben? Vielleicht wird er als Erwachsener einmal einer jener Söhne sein, die man dafür bezahlt, dass sie nicht nach Hause kommen. Es sind goldene Zeiten für Jean-Nicolas. Mag er privat auch Sorgen haben, die Geschäfte laufen prächtig. Maître de Moulin ist ein liberal gesinnter Mann, ein Befürworter von Reformen in fast allen Bereichen des nationalen Lebens. Nach dem Abendessen liest er Diderot und er lässt sich den Genfer Nachdruck der Enzyklopädie in Teillieferungen schicken. Aber er ist auch ein findiger Anwalt. Die Adligen haben endlich erkannt, dass ihre besten Freunde die Anwälte sind. Da die Einnahmen aus Grundbesitz immer geringer werden und die Preise immer höher, werden die Armen ärmer, doch die Reichen ebenso. Deshalb müssen gewisse Rechte geltend gemacht werden. Abgaben, auf die der Adel ein Anrecht hat, auch wenn sie eine Generation lang nicht gezahlt wurden. Am 4. Juli 1776 proklamieren 13 britische Kolonien in Nordamerika ihre Loslösung von Großbritannien und bilden einen eigenen souveränen Staatenbund. Gründungsurkunde der USA wird die Unabhängigkeitserklärung. Ihre ersten Sätze lauten: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünket. Was wollen Sie und Ihresgleichen eigentlich, Maître de Moulin? An einem Spätnachmittag im Herbst sucht der Prinz von Condé, der vornehmste Adlige des Arrondissements, Maître de Moulin persönlich auf. Normalerweise hätte er seinen Liegenschaftsverwalter geschickt, doch er ist neugierig auf den Mann, der so gute Arbeit für ihn leistet. Außerdem wird es der gute Mann nicht mehr wagen, eine Rechnung zu stellen, wenn er ihm die Ehre eines persönlichen Besuchs erweist. Ein Glas dunklen Rotwein in der Hand anwärmend, räkelt sich der Prinz leicht angeheitert im sanften Kerzenlicht und ist sich dabei seiner Herablassung wohl bewusst. Was ist es? Sprechen Sie es ruhig aus. Nun, Leute wie ich, Vertreter der höheren Berufsstände, hätten wohl gern ein größeres Mitspracherecht. Mitspracherecht? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wir würden es begrüßen, dienen zu dürfen. Staatsbürgerliche Gleichstellung, fiskalische Gleichstellung. Sie wollen, dass wir Ihre Steuern für Sie bezahlen? Nein, Monseigneur, wir wollen, dass Sie Ihre eigenen Steuern bezahlen. Das tue ich. Ich zahle schließlich die Kopfsteuer. Diese Geschichte mit der Eigentumssteuer, die dieser grässliche Turgot aufgebracht hat, ist purer Unfug. Also, was sonst noch? Gleiche Möglichkeiten, mehr nicht. Die gleichen Möglichkeiten, in der Armee oder in der Kirche aufzusteigen. Gleiche Möglichkeiten? Das ist doch wieder die Natur. Andere Nationen handhaben das anders. Schauen Sie nach England. Man kann wohl kaum sagen, dass es ein Wesenszug des Menschen ist, sich unterdrücken zu lassen. Sich unterdrücken zu lassen? Halten Sie sich für unterdrückt? Ich fühle mich unterdrückt. Und wenn ich mich so fühle, wie muss es dann erst den Armen gehen? Die Armen fühlen gar nichts. Jetzt werden Sie mal nicht sentimental. Die interessieren sich nicht für die Staatskunst. Denen geht es nur um eines, nämlich darum, einen vollen Bauch zu haben. Selbst wenn es Ihnen nur um einen vollen Bauch ginge. Und Ihr Anwälte interessiert euch doch gar nicht für die Armen. Oder nur insoweit, als sie euch Argumente liefern. Ihr wollt doch nur, dass man euch Konzessionen macht. Es geht hier nicht um Konzessionen, sondern um die natürlichen Rechte des Menschen. Schöne Phrasen. Mit denen gehen Sie ja sehr generös um. Gedankenfreiheit. Redefreiheit, ist das denn zu viel verlangt? Es ist verdammt viel verlangt und das wissen Sie genau. Das Bedauerliche ist, dass ich solche Sachen auch von meinesgleichen höre. Gepflegte Ideen für eine gesellschaftliche Neuordnung. Gefällige Pläne für eine Gemeinschaft der Vernunft. Und Louis ist schwach. Wenn er den kleinen Finger gibt, wird irgendein Cromwell die ganze Hand nehmen. Am Ende steht die Revolution. Und das wird kein Vergnügen. So weit wird es doch sicher nicht kommen. Gütiger Himmel, was machst du denn da? Ich lausche. Mein Sohn Camille. Wie hast du es denn hinbekommen, so lange stillzuhalten? Vielleicht haben Sie mir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Natürlich wird es eine Revolution geben. Sie schaffen gerade eine ganze Nation von Cromwells. Aber ich hoffe doch, dass wir weiterkommen werden als er. In 15 Jahren werden Tyrannen und Parasiten wie Sie verschwunden sein. Und wir werden eine Republik nach römischem Vorbild errichtet haben. Er geht in Paris zur Schule, hat lauter solche Ideen im Kopf. Und glaubt vermutlich, er sei zu jung, um dafür büßen zu müssen. Was in aller Welt soll das werden? Der Höhepunkt Ihres Besuches, Monseigneur. Sie wollten einen kleinen Ausflug machen, um zu sehen, wie Ihre gebildeten Leibeigenen leben und um zu Ihrer Unterhaltung einige Plattitüden mit Ihnen auszutauschen. Ich verabscheue Sie. Ich kann nicht hierbleiben und mich beschimpfen lassen. Desmoulins, halten Sie diesen Ihren Sohn in Zukunft von mir fern. Er hält nach einem Platz Ausschau, wo er sein Glas abstellen kann und drückt es schließlich seinem Gastgeber in die Hand. Maître Desmoulins folgt ihm zur Treppe. Monseigneur. Es war ein Fehler, mich herabzulassen. Ich hätte meinen Verwalter schicken sollen. Es tut mir sehr leid. Nicht der Rede wert. Es ist mir gar nicht möglich, beleidigt zu sein. Das liegt nicht in meiner Natur. Darf ich meine Arbeit für Sie fortführen? Sie dürfen. Und Sie sind wirklich nicht beleidigt? Es wäre unter meiner Würde, wegen etwas beleidigt zu sein, was von keinerlei Belang ist. Wenn ich sage, halten Sie ihn von mir fern, dann meine ich wirklich fern. Als der Prinz abgefahren ist, geht Jean-Nicolas wieder in sein Arbeitszimmer. Nun, Camille. Was für eine dumme, alberne Unterhaltung habt ihr da geführt? Das ist doch alles bekannt. Er ist schließlich nicht debil. Die sind nicht debil. Jedenfalls nicht alle. Ach so? Wie er das gesagt hat, diesen ihren Sohn, das hat mir gefallen. Als wäre es irgendwie exzentrisch, mich zum Sohn zu haben. Vielleicht ist es das ja auch. Wäre ich ein Bürger der Antike, hätte ich einen Blick auf dich geworfen und dich dann auf irgendeinem Hügel ausgesetzt und deinem Geschick überlassen. Vielleicht wäre ja eine Wölfin vorbeigekommen und hätte Gefallen an mir gefunden. Camille, als du mit dem Prinzen geredet hast, war dein Stottern plötzlich weg. Keine Sorge, es ist wieder da. Ich dachte, er schlägt dich gleich. Ja, ich auch. Ich wünschte, er hätte es getan. Wenn du so weitermachst, bleibt eines Tages mein Herz einfach so stehen. Ach nein. Dein einziges Problem sind deine Nierensteine, hat der Arzt gesagt. Du hast Anstoß erregt und unsere Zukunft gefährdet. Das Schlimmste war die Art und Weise, wie du ihn von Kopf bis Fuß gemustert hast. Wortlos. Ja, in stummer Unverschämtheit bin ich gut. 1778 kehrt Voltaire im Alter von 84 Jahren nach Paris zurück. Er spuckt Blut und ist vom nahen Tod gezeichnet. Die Akademie erscheint zu seiner Begrüßung. Diderot kommt, Benjamin Franklin kommt. Im Mai stirbt er. Die Stadt Paris verweigert ihm ein christliches Begräbnis. Und da man befürchtet, seine Feinde könnten seine sterblichen Überreste schänden, wird sein Leichnam nachts bei Vollmond aus der Stadt geschafft. Aufrecht in der Kutsche sitzend, als wäre er noch am Leben. In Versailles ist Faro gerade die neue Leidenschaft. Der König hat das Glücksspiel verboten, weil die Verluste so hoch sind. Doch der König ist ein Mann mit festen Gewohnheiten, der früh zu Bett geht. Ein gewisser Necker, Protestant und steinreicher Bankier aus der Schweiz, wird zum Generalfinanzdirektor und zum Wundertäter der königlichen Regierung ernannt. Nur Sie, Necker, werden das Staatsschiff vor dem Stranden bewahren können. Kredite, Majestät. Das ist das Geheimnis. Steuererhöhungen und Ausgabekürzungen würden Europa signalisieren, dass einem das Wasser bis zum Hals steht. Doch wenn man Kredite aufnimmt, zeigt man, dass man nach vorne schaut, tatkräftig und energisch ist. Indem man Zuversicht an den Tag legt, erzeugt man Zuversicht. Ich werde nach Paris gehen. Kommst du zu meiner Einkleidung, wenn ich mein Gelübde ablege? Ja, wenn es geht. Marie-Cécile sitzt hinter einem Gitter. Georges-Jacques kann sie nicht berühren, nicht küssen. Sie ist bleich. Du wirst also nicht Priester werden. Ich will Anwalt werden. Paris ist riesig. Wirst du dort nicht einsam sein? Glaube ich nicht. Was erwartest du vom Leben? Ich will vorwärts kommen. Und was bedeutet das? Naja, es bedeutet wohl, dass ich eine gute Stellung will, dass ich Geld verdienen und respektiert werden will. Ich möchte einfach etwas gelten. In Gottes Augen gilt jeder Mensch etwas. Du bist durch dieses Leben ja richtig fromm geworden. Hast du bei all deinen Plänen auch an die Rettung deiner Seele gedacht? Warum sollte ich mir um meine Seele Gedanken machen, wo ich doch eine faule, große Schwester habe, die Nonne ist und den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als für mich zu beten? Und du? Bist du glücklich? Georges-Jacques, heiraten kostet Geld. Wir sind zu viele Mädchen in der Familie. In gewisser Weise haben mich die anderen zur Freiwilligen auserkoren. Aber jetzt, wo ich hier bin, ja, ich habe mich in diesem Leben eingerichtet. Könntest du hier denn noch weg? Wenn ich mal Geld verdiene, kann ich mich um dich kümmern. Wir könnten einen Mann für dich suchen oder auch nicht. Ich würde für dich sorgen. Ich habe dir doch gesagt, ich bin zufrieden. Es ist gut. Es macht mich traurig zu sehen, dass du so blass geworden bist. Geh lieber, bevor ich traurig werde. Weißt du, ich denke oft an die Zeit zurück, als wir so viel draußen auf den Feldern waren. Nun ja, das ist vorbei. Gott schütze dich. Dich auch. Eure Meinung ist uns wichtig. Schreibt uns gerne eine Nachricht an brueder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Wenn euch dieser Hörspiel-Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein. Ich bin Mirko Drotschmann, der Host des ZDF Terra X History Podcasts, und bei uns gibt es alle 14 Tage Spannendes und bisher Ungehörtes aus der Geschichte. Und es geht natürlich auch immer darum, was diese Themen noch heute mit unserem Alltag zu tun haben. Zum Beispiel geht es um deutschen Kolonialismus, Taiwan oder, wie in unserer neuen Folge, um die Geschichte von Nacktheit und Scham. Sie erscheint am 25. August. Und da spielt die Französische Revolution eine wichtige Rolle. ZDF Terra X History, der Podcast. Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.